Die kulturelle Hegemonie werden wir niemals nur über den parlamentarischen Weg erreichen. Wir brauchen dieses Vorfeld. Ohne dieses Vorfeld sind wir nichts und werden nicht durchbrechen. Nach dem Parteitag sagte Höcke im Interview mit dem Fernsehsender Phoenix, der AfD-Vorstand sei ganz nach seinem Geschmack. Seither bestimmen die Netzwerke von Höcke und der Jungen Alternative die AfD programmatisch und personell, wie auch der Europaparteitag der AfD in Magdeburg mit der Wahl Maximilian Kraas zum Spitzenkandidaten Ende Juli 2023 zeigte. Alice Weidel hatte sich schon frühzeitig in die Nähe von Höcke und der Kaderschmiede, von dessen ideologischem Freund Kubitschek in Schnellroda begeben. Im September 2019 stattete sie dem rechtsextremen Institut für Staatspolitik einen Besuch ab. Die Leute sind aktiv, die sind wissbegierig. Man hat so eine gewisse Dynamik, das gefällt mir recht gut, sagte Weidel bei dem Besuch, wie die Zeit in dem Artikel AfD in Schnellroda auf ein Bier mit Identitären am 21. September 2019 berichtete. Weidel erhielt damit den Segen des rechtsextremen Lagers vor der erfolgreichen Übernahme der AfD. Ob die weibliche Führungskraft überall in der entgrenzten AfD auf Zustimmung stößt, kann angezweifelt werden. Weidel lebt mit ihrer Lebenspartnerin und zwei Kindern in der Schweiz. Das Modell entspricht nicht der Familienvorstellung der AfD. Im Wahlprogramm der AfD für die Bundestagswahl 2017, bei der Alice Weidel als Spitzenkandidatin antrat, findet sich folgender Passus: Die AfD will, dass sich die Familienpolitik des Bundes und der Länder am Bild der Familie aus Vater, Mutter und Kindern orientiert. Wir lehnen den Versuch ab, den Sinn des Wortes Familie auf andere Gemeinschaften auszudehnen. Für den EU-Spitzenkandidaten Maximilian Kraa sind Frauen als Führungskräfte eher die Ausnahme. In dem Buch Politik von Rechts, ein Manifest, schreibt er: Der durchschnittliche Intelligenzquotient von Frauen ist dem der Männer nahe, wenngleich anders verteilt. Die Glockenkurve der IQ-Verteilung ist bei Frauen schmaler. Es gibt also weniger gering, aber auch weniger Hochbegabte als bei Männern. Weshalb es keine Frauendiskriminierung ist, dass es weniger Frauen unter Nobelpreisträgern, Mathematikprofessoren oder DAX-Vorständen gibt. Es wäre spannend zu wissen, was Weidel gedacht hat, als sie diese Passage in dem Buch ihres Vorstandskollegen Kraa gelesen hat. Aber auch Alice Weidel hat offenbar einen Hang zum Radikalen, obwohl sie 2017 noch für den Parteiausschluss von Björn Höcke gestimmt hatte. Dieser Umstand ist allerdings in der AfD offenbar vergessen. Die AfD-Fraktionsvorsitzende schrie am 16. Mai 2018 in den Bundestag: Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sichern.